Verstockung kann Gewaltige verblenden, bis sie des höchsten Harm vom Stuhle stößt. Och, dieser Arme hebt, ob schon vor ihm der Ehrenkreis erbebt. Hingegen die Elenden, so ihr erlöst. O hochbeglückte Christen, auf, machet euch bereit, angenehme Zeit, die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Der Heiland heißt euch Leib und Geist mit Glaubensgaben rüsten. Aufruf zu ihm in brünstigem Verlangen, um ihn im Glauben zu empfangen.